Heute geht es in das Fleisch und in den Geist. The flesh or the spirit? Das Fleisch oder das Geist? Oder der Geist? Are you in the flesh or are you in the spirit? Bist du im Fleisch oder bist du im Geist? In whatever you do, in you are either allem, of the flesh or of the spirit. Bist du im Fleisch oder im Geist? Praise the Lord. Hallelujah. There is no in between. Das ist kein Zwischending. Whatever decision you take, you are either of the flesh or of the spirit. Bist du eher im Fleisch oder im Geist? There is no in between. Das ist nichts dazwischen. You're coming to Christ. Wenn du zu Christus kommst, is either of the flesh or of the spirit. Entweder ist es vom Fleisch oder vom Geist. There is no in between. Da ist nichts zwischen. And you are being in this very church. Und dass du auch in dieser Gemeinde bist. You see, you are being in this very church is either of Christ. Ist entweder Christus or of the flesh. Oder vom Fleisch. Of Christ, of the spirit. Also mean of Christ. Vom Geist heißt auch von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You are being here. Dass du hier bist. You are being there for one another. Sie da seid füreinander. It's either of the flesh entweder or vom Fleisch of the spirit. Oder vom Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to 1 Peter 1. 1. Petrus 1. Amen. 1 Peter 1, verse 22. It says, since ye have purified your soul in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. With a pure heart. You love one another with a pure heart. Ihr liebt einander mit reinem Herzen. You see, you are there for one another with a with pure heart. Ihr seid da füreinander mit einem reinem Herzen. You see, not with evil heart. Und nicht mit einem bösartigen Herzen. Praise the Lord. Hallelujah. You're blessing Christ's house. You're blessing the ministry. Dass du die Gemeinde segnest. You are either of the flesh or of the spirit. Entweder machst du das im Fleisch oder im Geist. You're going to that job or whatever business you have, you want to take part of. You see, you are either of this flesh or of the spirit. Deine Arbeitsstelle ist entweder fleischisch oder geistlich, wie du das machst. We know that today's business, what it is all for money's sake. Wir wissen, dass heutzutage ist Geschäft einfach nur für wegen Geld macht man das. Because of money. Wegen Geld. And that is flesh. Und das ist fleischlich. Also, why do you work at all? Oder wieso arbeiten wir überhaupt? It's either of the flesh or entweder vom of Fleisch the spirit. Oder vom Geist. You are going to school. Du gehst zur Schule. Why? Wieso? It's either of the flesh or of the spirit. Entweder ist es vom Fleisch oder vom Geist. See, everything you take, whatever you do, whatever decision you take, welche Entscheidung du triffst, is either going to be of the flesh or of the spirit. Oder vom Geist. You want to marry. Du willst heiraten. Wieso? It's either of the flesh or entweder vom of Fleisch the spirit. Oder vom Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Why are you offended? To be offended. Wir wütend sind. You see, you are either of the flesh or of the spirit. Fleisch oder vom Geist. We know what it is to be in the spirit. To be offended. If you are of the spirit and you are offended, you are not going to fight anybody. You are going to go against Satan's lies. Wenn du im Geist bist und wütend bist, dann wirst du gegen die Lügen des Teufels gehen und nicht Menschen angreifen. You see, against that of the flesh is against people. Wenn du im Fleisch wütend bist, wirst du gegen Menschen but wütend sein. But against that you are that of the spirit, you are against the lies of Satan. Wenn du im Geist wütend bist, dann bist du gegen die Lügen des Teufels. Praise the Lord. Hallelujah. Why do you love or hate? Wieso liebst du oder hast du? You see, it's either of the flesh entweder or of the spirit. Entweder vom Fleisch oder vom Geist. In our relationship with one another. In unserer Beziehung zueinander. And our relationship with outside. Other people outside. Oder unsere Beziehung mit anderen Leuten. See, we don't save. It's either of the flesh or of the spirit. Entweder ist es vom Fleisch oder vom Geist. Amen. Amen. Even also in forgiveness. Auch eine Vergebung. Sie ist either of the flesh or of the spirit. Entweder ist es vom Fleisch oder vom Geist. You see, everything is either flesh or spirit. Entweder ist es Fleisch oder Geist. And in all, remember, the flesh profited nothing. Aber in allem darf man nicht vergessen, dass das Fleisch nichts nützt. You see, remember that in flesh, you see, the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nicht. Das sagt Jesus. It is the spirit that quickeneth. Es ist der Geist, that give life. Der Leben schenkt. It is the spirit that give life. Das ist der Geist, der Leben schenkt. Things are either of life or of death. Dinge sind eher vom Leben oder vom Tod. If, you know, if it is the spirit that give life. Wenn der Geist Leben gibt. It means flesh gives death. Das heißt, das Fleisch bringt Tod. Der Teufel kennt dein Herz. Satan kill, steal and destroy a lot through our motive. Der Teufel stiehlt und tötet sehr viel durch unser Motiv. Praise the Lord. Motiv is always hidden. Das Motiv ist immer verborgen. Only three people know it or can see it. Nur drei Leute können das sehen und wissen you das. Du know your motive. Kennst dein Motiv. You see, Christ knows your motive. Christus kennt dein Motiv. And Satan knows your motive. Und der Teufel kennt dein Motiv. If we are in the spirit, we will know your motive wenn also. Wir im Geist sind, wenn wir dein Motiv auch erkennen. Praise the Lord. Halleluja. If we are judging according to the spirit, wenn wir nach dem Geist richten, you see, according to Christ, with, nach Christus, with the truth, mit der Wahrheit, you see, the, what Christ called truth, das, was Jesus we know your motive. Dann werden wir dein Motiv erkennen. Praise the Lord. Halleluja. If we are not judging according to the flesh, wenn wir nicht nach dem Fleisch richten, somebody else is phoning again. Ogiva. Da musst du Ogiva Sazer anrufen. Again, motive is always hidden. Das Motiv ist immer verborgen. Satan knows your motive. Der Teufel kennt dein Motiv. God knows. Sorry. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You know your motive. Du kennst dein Motiv. Christ knows your motive. Christus kennt dein Motiv. And Satan kills, steals and destroys a lot through our motive. Und der Teufel stehlt und tötet durch unser Motiv. Once your motive is evil, wenn dein Motiv bösartig ist, wird der Teufel dich freuen. Praise the Lord. Halleluja. Once your motive is evil, wenn dein Motiv bösartig Satan ist, rejoices a lot. Wird der Teufel sich freuen. Let us go to Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. Vers 8 und 9. It said, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips. But their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Praise the Lord. Halleluja. Dieses Volk nährt sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. You know, vortragen. Drawing nigh unto Jesus with your lips. Sich mit den Lippen Jesus nähern. With your mouth. Mit unserem you Mund. You know, praising Jesus. Jesus preisen. Just with your mouth, but not coming from your heart. Aber nicht aus dem Herzen. You see, coming to church. Zur Gemeinde kommen. You see, people can see it that you come to church. Leute können sehen, dass du but zur Gemeinde why bist. Are you there? Aber wieso bist du da? What are you going to do there? Was wirst du da tun? You see, do you what is your motive? Was ist dein Motiv? Jesus knows your motive. Jesus kennt dein Motiv. You see, you know your motive. Du kennst dein Motiv. And Satan knows your motive. Und der Teufel kennt dein Motiv. Ja. Amen. Ja. In Vers 11. Vers 11. Jesus said, not that which goeth into the mouth defileth man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. It is not what people can see. Es ist nicht das, was Leute that sehen defile können, a man, was den Menschen verunreinigt, but what people cannot see. Aber was Leute nicht sehen that können, is inside, was innen drin ist, is your motive. dein Motiv. That nobody can even your friend that you are dealing with, they cannot see it. Die Freunde, die du hast, die sehen das nicht. Your husband at home cannot even see it. Sieht das auch nicht. Your wife, your wife cannot. Deine Ehefrau kann das auch nicht sehen. You see, your children cannot see it. You know your motive. Du selbst kennst dein Motiv. You see, even the children in the church cannot see it. Kinder in der Gemeinde. God's children cannot see it. Kinder Gottes in der Gemeinde können nicht sehen. But they can see that you go to church with them. Aber sie sehen, dass du mit ihnen die Gemeinde gehst. They can see that you even pray together with them. Und dass du sogar mit ihnen gemeinsam betest. They can see that you even sit down and read the Bible with them. Dass du sogar dich hinsetzt that und your mit ihnen die Bibel liest. Except they are in the spirit. Aber ein Motiv, es sei denn, sie sind im Geist, sonst werden sie es nicht sehen. Except they know the truth. Wenn sie die Wahrheit kennen, they cannot see it. Dann können sie es nicht praise sehen. Praise the Lord. Halleluja. You have to know the truth to see whatever wrong motive is. Du musst die Wahrheit kennen, um das falsche Motiv zu erkennen. To know wrong motive, you have to be in the truth. Amen. Amen. Du musst in der Wahrheit sein, um das falsche Motiv zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. In verse 11, Jesus said, it is not what people can see. The world they cannot see. Jesus sagt in Vers 11, es geht nicht um das, was Leute sehen können, sondern das, was sie nicht sehen können. You know, they can see your outside. Sie können das Äußere sehen. And not your inside. Aber das Innere sehen sie they nicht. They cannot see your heart. Sie können dein Herz they sehen. They can hear your voice. They can sie hear what Stimme you hören, speak. Das, was du sprichst. But you know, so many times it's different aber from so what you see in your ist heart. Anders als das, was in deinem Herzen hast. And he said the inside das is more important than the outside. Als das Äußere. Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 5, verse 27. Matthäus 5. He said, you have heard 27 und 28. That it was said by men of old time, thou shalt not commit adultery. Ich habe gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, committing adultery. It's not just the action alone. You see, it's sleeping together. Dann das Schlafen. Even thinking of it at all in your heart. In deinem Herzen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you're having it in your mind. Ist in deinen Gedanken. Jesus said, it's even you have already committed. The adultery. Jesus sagt, damit hast du schon den Ehebruch begangen. You see, Jesus did not even make it. Did not make it easy for us. Jesus hat es uns nicht einfach gemacht. In Old Testament, Testament. No, Jesus talked about this Old Testament here. He said, you have heard that it was said by them of old time. That's old, the Old Testament. Das Alte Testament. He said, Jesus said, we are no longer of the old. Jesus sagt, wir sind nicht mehr. But of the new. Gehören nicht mehr zum of Alten. Of the new that sees the heart. Das Neue, was ins Herz kommt. You see, of the new that see the motive. Das Neue, was das Motiv sieht. That see what is behind, what others cannot see. Was andere what natural people cannot was see. Was natürliche Menschen nicht praise sehen können. Praise the Lord. Hallelujah. The old is outside. Das Alte ist draußen. Amen. A give is outside. To give is outside. Zu geben ist von draußen. The new is inside. Das Neue ist von innen. Why am I giving? Wieso gebe ich? It's inside. Ist von innen. You know, I give. Ich gebe. To give is outside. Das Geben ist von innen. Why do I give? Aber wieso tue ich it's das? It's inside. Es ist innen drin. Who can see that? Wer kann das erkennen? Praise the Lord. Halleluja. Am I why am I blessing the house of God? Wieso segne ich das Haus Gottes? You know, a lot of us have different motives. Viele von uns haben unterschiedliche Motive. Allow your motive to be pure. Lass zu, dass dein Motiv heilig ist. Allow your motive to be holy. Dass dein Motiv heilig ist. Christ was true motive. Christus arbeitet durch Motive. If you give your body to be burned, it profits you nothing. Wenn du deinen Körper hergibst, um verbrannt zu werden, bringt es dir nichts. If you do not have the Christ motive. Wenn du das Motiv von Christus hast. If you do not have to have holy motive, it's ein heiliges Motiv Christ zu haben. Motive. Heißt das Motiv von Christus zu haben. Praise the Lord. Halleluja. I am blessing the house of God. Ich segne das Haus Gottes. Why? Wieso? Because I eat there. Weil ich dort esse. Because I pay bills. Weil ich Rechnungen bezahle. I have to pay for the light. Ich muss. I have to pay. No, we have to. You know, they use light. They use heater. They, you know, we eat together. You know, all this. They are all money. And you know, I have to. We are supposed to be giving. That is evil motive. Ich gebe in die Gemeinde, weil ich dort esse und weil ich dort Strom verbrauche, Wasser verbrauche und Heizungskosten verbrauche. Aber aus diesem Motiv zu geben, ist ein teuflisches Motiv. It is evil motive. Es ist ein bösartiges Motiv. It is of the flesh. Es ist Fleisch. And not of Christ. Und nicht von Christus. You see, why am I giving? Wieso gebe ich? Why am I blessing the house of Christ? Segne ich das Haus von Christus? For Christ's sake. Um Christus willen. And not for life's sake. Nicht wegen der Heizung. And not for bills, for whatever bills sake. Und nicht wegen dem Strom. You know, a believer can come here and also pay. Ein Ungläubiger kann auch aus diesem Grund hier hinkommen und anfangen zu geben. Praise the Lord. Halleluja. For all it should be for Christ's sake. Uns sollte es wegen Jesus Christus whatever we do it, was immer wir tun. Jesus says it should be for Christ's sake. Er sagt, es sollte um for Christus the gospel's sake. Wie in dem Evangelium. Praise the Lord. Halleluja. What about if I don't even eat here? Oder was, wenn ich eben nicht hier esse? If I don't eat here. Wenn ich hier nicht esse. If I don't even come here wenn ich at nicht all, mal hier hinkomme. Does that mean I am not supposed to be blessing the house of God? Heißt das, dass ich dann nicht Gottes Haus segnen sollte? Nein. It's wrong. Das ist falsch. You see, if even you don't go to church, dass wenn du nicht zur Gemeinde if even you are at all, dass wenn du zu Hause you bist, listen to message at all, und dir die Predigt zu Hause you study anhört, the Bible at all, du in das Wort gehst, you are still supposed to be blessing the house of Christ. Kannst du trotzdem das Haus von Christus segnen? Praise the Lord. Halleluja. That you don't go to church does not mean you are free from blessing the house of God. Nur weil du nicht zur Gemeinde gehst, heißt es nicht, dass du nicht in die Gemeinde geben musst. Amen. Amen. I am supposed to bless the house of the Lord always. Ich sollte das Haus Gottes ständig segnen. Even when I do not go to any church. Auch wenn ich zu gar keiner Gemeinde gehe. I can remember myself also when I was not going to any church. Als ich noch keiner Kirche angehörig war. You see, when I received the revelation of Christ. Und ich die Offenbarung von Christus empfangen habe. You see, then I was not going to church before I started blessing the house of God. Bin ich vorher nicht zu einer Gemeinde gegangen, aber ich habe trotzdem gegeben. Because it's not about the building. Es geht nicht um das Gebäude. It's about Christ. Es geht um Christus. It's not about eating there. Es geht nicht um it's about Christ. Essen, sondern um Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, some of us make calculations. Einige von uns machen immer Berechnungen. You know, we make calculations. Ja, wir haben Berechnungen. And we now make it to the extent that we now have, we just have. Okay, let me be blessing the house of God just with 50 euro a month. Okay, segne das Haus mit 50 Euro. Or with 100 a month. Oder mit 100 Euro im Monat. Because I cannot use more than that. Denn mehr als das kann ich nicht. You see, because the lights, the Strom. You just name them. Then the food. Heizung. You see, if I calculate them, it should be around 50 euro. Komm. Das that I spend that they use hier, for me then. Was für mich hier ausgegeben that wird. That is flesh. Aber es ist fleischlich. And in flesh, it is dead. Und im Fleisch ist es tot. It profits you nothing. Das bringt uns nichts. Praise the Lord. So we bless or give into Christ's house. But then focus, their focus is just to get as much as they have blessed the house. Einige Leute geben die Gemeinde und erwarten ständig eine Rückgabe. You see, their focus is just focus liegt darauf, okay. I bless the house of God with let me say 100 this month. So this month, I must get at least something that is at least 50, 80 euro, because the money I sold into this church, I have to get something out from it. Weil die Bibel eben sagt, dass geben seliger ist als nehmen, muss ich auf jeden Fall diesen Monat, weil ich so viel gegeben habe, eigentlich etwas davon zurückbekommen von Gott. From the church. Oder von der Gemeinde. Not even from God, from the church. Von der Gemeinde. You see the food I'm going to eat. Das Essen, was you see the you know whatever we are going to what I have to get something so God at least I've blessed the house a lot and I have. If I can get half of the money back, it's also good for me. Selbst wenn ich nur die Hälfte davon zurückbekomme, diesen Monat durch Essen oder durch, keine Ahnung, Sachen, die man mir geschenkt in der Gemeinde, dann reicht mir das. Aber Hauptsache, ich habe irgendwas, was es mir gebracht hat. Let your blessing be of the spirit. Aber es ist fleischlich. Deswegen lass zu, dass dein Segen vom Geist ist und nicht vom Fleisch. You see, your blessing the house of God should not be because you eat. Dass du Gottes Haus segnest, because you drink your food, your drink, or whatever you do there. Was immer du das tust. Let it be Christ alone. Das tut es Christus allein. Let us go to Mark 10. Markus 10. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Mark 10. Vers 28. Markus 10. 30. 28 bis 30. Then Peter began to say, "Lo, unto him, lo, we have left all." Peter said, "They left all." Petrus sprach, wir haben alles zurückgelassen. What you leave is what you give. Was wir zurücklassen ist das, was wir geben. He said they left all. Wir haben alles zurückgelassen. It means they gave all to Jesus. Sie haben alles Jesus gegeben. You see that job, in that job, I left it because of Jesus. Diesen Beruf haben sie verlassen wegen Jesus. You see what I have, what I give, that is part of what I give to Jesus, that job. Dieser Beruf ist das ein Teil von dem, was ich Jesus Christus gebe. Ich habe viel Geld dadurch verdient. But because of him, I left. Aber wegen Jesus habe ich diesen you Beruf see, that is part of giving. Das ist ein Teil vom Geben. Giving in the house of God. Geben das Haus Gottes. You see, he said, they left all. Sie haben alles verlassen. And what you leave is what you give. Und was du verlässt, ist das, was du gibst. Then in verse 29. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house. You see, that give house. To leave is to give. Zurückzulassen ist zu geben. You see, you give house. You know, it's not just giving to the house of God alone. Das ist nicht nur das Geben, das Haus Gottes. You know, you can even people give houses to the house of God. Es gibt auch Leute, die Häuser geben. You see, and you if you leave your mother and your father reject their voice, Satan's voice, and choose Jesus, you have given them to Jesus. Oder wenn du die Stimme des Teufels verweigerst, die durch deine Eltern sprechen, und dich für Christus entscheidest, dass du deine Eltern damit Jesus Christus übergeben. You see, whatever you leave for his sake, verlässt für seinen Willen. It is also part of your giving. Ist auch Teil deines Gebens. It is what you have given him. Ist das, was du ihm gegeben hast. Praise the Lord. Hallelujah. Verily I say unto you, there is no man that has left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife. You see? Or children, or lands, whatever you left, whatever you leave. You see, that is as those things that you leave behind, you are giving them to Jesus. Jesus. You see, you surrender them to him. Du überlässt sie ihm. Praise the Lord. Hallelujah. For my sake and the gospel. And the gospel, you see, for my sake, um meinetwegen. And the gospel, that is of the spirit, for the spirit's sake, um des Geistes willen. And not for the flesh. Nicht wegen dem Fleisch. You see, judge, check whatever you have been doing. Schau dir das an, was du getan hast. You see, check it and see if it is of the flesh or of the spirit. Oder vom Geist. Praise the Lord. Hallelujah. But he said, receive, but he shall receive 100-fold. now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our motive should be for Christ's sake. Unser Motiv sollte für Christus sein. And the gospel. Wie dem Evangelium. And not for hundredfold return. Und nicht um hundertfache. You know, here Begabung. Jesus talk about hundredfold return also. Jesus spricht über die hundertfache. You know, after that's verse 29. He said, 29. He said, for my sake and the gospel's sake. And then in verse 30, he said, but he shall receive a hundredfold return, a hundredfold now in this time. You see, our motive should be for Christ's sake and not for hundredfold. Unser Motiv sollte wegen Christus sein und nicht wegen hundertfachen. A lot of us is just because of that hundredfold. Vielen geht es nur um dieses hundertfache zurückbekommen. You see, it's just about hundredfold. Es geht ihnen um das hundertfache. You see, a hundredfold for your motive to be hundredfold is the flesh. Aber wenn dein Motiv das hundertfache zurückbekomme, dann ist es auch fleischlich. It is not of Christ. Nicht von Christus. You see, what is of Christ here is for Christ's sake and the gospel's Amen. Amen. But he shall receive. You shall receive. Though you are going to receive, but that should not be your motive. Natürlich wirst du empfangen, aber das sollte nicht das Motiv sein, weshalb du gibst. You see, that because that though you are going to receive, you see, you are going to receive, but that should not be your motive. Du wirst empfangen. If you pursue God, if you pursue Christ through because of the hundredfold, you will be disappointed. Wenn du Christus nachfolgst wegen diesem hundertfachen, dann wirst du enttäuscht. Praise the Lord. Halleluja. It should not be because of the hundredfold. Es sollte nicht wegen dem hundertfachen sein. It should be because for Christ's sake and his gospel. Es sollte um Christus willen sein, wegen seinem Evangelium. Amen. Amen. Nigerians especially. Besonders Nigeria. They are expert in giving for flesh motive. Geben viele Kinder Gottes aus dem Fleisch. You see, they give out of flesh. Sie geben aus dem Fleisch. You see, they give to get something. They are giving always to get something in return. Immer um etwas zu. They never bless the house of God without getting something in return. Sie segnen das Haus Gottes nicht, wenn sie nicht ihren eigenen Profit schon durchdacht haben. You see, is this? Haben wir noch ein Handy frei, weil Nini wollte anrufen. Papa, tell. Let's go to Galatians 6. Amen. Galatians 6. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 6. Galatians 6. Sechs bis acht. Are we there? Yep. Have you written out to phone Papa? That is taught in the world, communicate unto him that teacheth in all good things. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Amen. Are we there, please? Ja. Ja. Galatians 6:6-8. Galatians 6:6-8. He said, let him that is taught in the world communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is no mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Praise the Lord. Halleluja. For he that soweth to his flesh, denn wer auf sein Fleisch sät, shall of the flesh reap corruption. Der wird vom Fleisch Verderben ernten. But he that soweth to the Spirit, wer aber auf den Geist sät, the Spirit reap life everlasting. Der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. He said, whatsoever we sow, we are going to reap. Das, was wir ernten, sehen werden, werden wir auch ernten. Amen. Amen. He said, if you sow to the flesh, wenn wir zum Fleisch sehen, shall of the flesh reap corruption. Wenn wir vom Fleisch auch Verderben ernten. If your motive, if the motive of your blessing the house of God, der Motiv is to get something from God, ist um etwas von Gott zu bekommen, dann sähst du zum Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Nigeria especially, they sow for almost everything. In Nigeria sehen sie fast wegen allem, was sie brauchen. We sow, we give, we bless. Wir sehen, wir geben, wir segnen. Let it be of the Spirit. Lass zu, dass es vom Geist ist. Amen. Amen. Let it be of the Spirit and not of the flesh. Lass zu, dass es vom Geist ist und nicht vom Fleisch. Give it to get something. Geben, um etwas zu bekommen. To get something in return is of the flesh. Um etwas zu bekommen, ist vom Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Even here in Europe, I've heard some pastors saying because they were in need of a car, they started sowing for the car. Selbst hier in Europa habe ich schon gehört, dass Pastoren gesagt haben, dass sie ein Auto gebraucht haben und deswegen gesät haben für das Auto. You see, they were in need of a house, they started sowing because of the house. Sie haben angefangen zu sehen wegen dem Haus. They were in need of a baby, you see, they started sowing because of the baby. Und haben deswegen gesät. You know, they were in need of a husband, they started sowing because of the husband. Oder wegen einem Ehemann. We need of money, whatever. You know, there are a lot of things that they want. Why? Job, you see. You see, put all this. You see, it will push them to give. Das wird sie dazu bringen, zu geben. But it profit them nothing. Aber es bringt ihnen nichts. You see, why? Because they are all of the flesh. Weil es vom Fleisch ist. Jesus told us that of the Spirit. Jesus hat uns das vom Geist erklärt. He said, give. You see, you are blessing the house of God for his kingdom's sake. Wir segnen das Haus Gottes wegen seinem Königreich. For Christ's sake and the gospel. Wegen Christus und dem Evangelium. Praise the Lord. Halleluja. And that is of the Spirit. Und das ist vom Geist. And the absence of that is not of the Spirit, it's of the flesh. Aber wenn man es nicht deswegen tut, ist es fleischlich. You know, a lot, you know, they just giving. You see, the motive is so evil. Ist aber so bösartig. You see, until I give, God will not give me. Erst wenn ich gebe, bekomme ich was von Gott. You see, we know that God is a rewarder. Wir wissen, dass Gott yes, he rewarded. We already have the reward. Wir haben die Belohnung schon. Jesus is our reward. Jesus ist unsere Belohnung. In Jesus is, you know, in Jesus is our house. In Jesus, in Jesus is our car. In Jesus, in Jesus is our baby. In Jesus, in Jesus is our everything. Jesus ist alles. Once you have Jesus, the reward already have the reward. And that's why the Christ kingdom is not about God give me, it's about God thank you for giving me. Es ist das Königreich Gottes, da geht es nicht um das Gott gibt mir Sachen, aber es geht darum, dass wir Gott, uns bei Gott bedanken, dass er uns alles in Christus schon gegeben hat. It's about God, Father, thank you for giving me, for giving us Jesus. Dass du uns Jesus gegeben hast. Praise the Lord. Halleluja. There is no house bigger than Jesus. Es gibt kein Haus, was größer ist. There is no car bigger than Jesus. Kein Auto, was größer ist. There is no more, no baby is bigger than Jesus. Kein Kind ist größer als Jesus. You see, Jesus is everything. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, if you sow to the flesh, to his flesh, shall of the flesh reap corruption. In Vers 8 steht, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. You know, so giving to the house of God because of whatever. Gottes geben wegen you see, whatever is outside there. Motiven, die da you see, whatever you are in need of. In dem, was du brauchst. You see, what's at the absence of Christ is not of Christ, it's not of the Spirit. And you are going to reap. You are going to reap something, but you are going to reap death. Und es ist der Tod. You are going to reap corruption. Die Verwesung ernten. Praise the Lord. But then he said, but he that soweth to the Spirit You know, for Christ's sake and his gospel. Yeah, of saying, of the guide shall of the spirit reap everlasting life. That's a relationship with the Father. Ewiges Leben. What is greater than relationship with the Father? There's nothing greater than relationship with the true God. Mit dem wahrhaftigen God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in doing this, that the soul, they call it soul. The soul because of whatever, you see, the car, the money, the house, the husband. That the soul because of it. You know, the pastor is going to get the money. Der Pastor bekommt das Geld. You know, the pastor, the preacher, they are going to enjoy it. Wird es genießen. We were in Nigeria, we know what it is. Wir waren Nigeria, haben you know, if you want to have this, come out. Wenn du come and bring such and such money, they are evil. Pastoren haben sehr oft gesagt, um die Leute nach vorne zu rufen, mir Geld zu geben, dass wenn sie nach dem Segen suchen, sollen sie geben. Und die Leute sind natürlich hingegangen und haben ihr Geld gegeben. Praise the Lord. Halleluja. The pastor enjoy it. Der Pastor genießt es. They gain it, at least, you see. But you. Aber was ist mit dir? The flesh profited nothing. Das Fleisch nutzt nicht. Your giving is nothing. Dein Geben ist your that your blessing, you look with whatever you call it, it profits you nothing. Das bringt dir nicht. If you give your body to be born with, except it is for Christ's sake. Nur wenn es wegen Christus and his gospel. Wegen seinem Evangelium. Praise the Lord. Halleluja. And not for healing. Und nicht wegen der Heilung. Even to heal, to be healed. Geheilt you see, you don't give into the house of God to be healed. Gottes Haus, um geheilt zu werden. Praise the Lord. Halleluja. You give for the gospel's sake. Du gibst wegen der Evangelium. For Christ's sake and the gospel. Amen. Amen. Let us go to Luke 14. Lukas 14. Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we have a lot of people have come into this ministry. Viele Leute waren schon in dieser Gemeinde. And somebody are, you know, yeah, and as they come, most of them, especially those that come from Nigeria, you see, they are they believe so much in that. That's a doctrine of giving for whatever need you have. Und viele dieser Leute, die hier in der Gemeinde waren, und besonders die Menschen, die aus Nigeria kamen, sie glauben an diese Lehre, die besagt, dass umso mehr du gibst, umso mehr bekommst du von Gott. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I wish it's so wrong. Was ist falsch? It is so wrong. Was ist falsch? Luke 14, Lukas 14, from verse 12 to 14. He said, look at what Jesus said here. He said, then said he also to him that bade him, when thou makest a dinner or a supper, call not your friends, nor your brethren, neither your kinsmen, nor the rich neighbors, lest they also bid thee again, and a recompense be made thee. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is talking about reward. Jesus spricht hier über die Belohnung. Amen. Amen. You see, he's talking about reward. Es geht um Belohnung. You see, that's okay. When if you are going to make a party, I have to call those that can reward me. Ich mache eine Feier und lade natürlich nur die Leute ein, die auch mir vernünftige Geschenke geben können und die mich auch bei ihren riesigen Luxuspartys dann auch wieder einladen können. Praise the Lord. Halleluja. It's not about. It's not calling those that can. That can give you any return. Es geht nicht darum, die Leute zu rufen, die that can reward you. Die dich belohnen können. It is calling God's children. Sondern Kindern Gottes. It is being there for God's children. Einladen für Kinder Gottes da sein. In verse 30, it says, but when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. Jesus is just using here as an example. Sondern wenn du einen Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Jesus nennt hier ein Beispiel. It's not the poor without Jesus. Es geht nicht um die Arme ohne Jesus. It's not the maid without Jesus. Oder die Lahme ohne Jesus. It's not the lame without Jesus. You know, it's not the blind time without Jesus. He's talking about those that are God's children. Praise the Lord. That the world have rejected, there's rejection everywhere in their life. Why? Because they choose Jesus. Amen. And thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. Amen. Praise the Lord. But thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Praise the Lord. Call those who cannot reward you. That's what Jesus said. Eben nicht belohnen können. Das sagt Jesus. Amen. Amen. Call those who cannot reward you. Ruf die Leute, die dich nicht belohnen können. It is not that we don't give. Wir sollen geben. You see, we give. Wir geben auch. We bless people. Wir segnen Menschen. We bless the house of God. Wir segnen das Haus Gottes. But for Christ's sake. Aber um Christus for, the, for Christ's motive. Wegen dem Motiv von Christus. The reason is Christ. Das, der Grund ist immer noch Christus. You see, it is not the flesh. Nicht das Fleisch. It's not so that they can help me. Nicht damit man mir helfen kann. You see, they can help me for one thing or the other. Damit sie mir bei der einen oder anderen Sache helfen Praise kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And it is not give so that God will give you. Und es ist auch nicht geben, damit Gott dir gibt. It is blessed because you are already blessed. Wir sollen segnen, weil wir schon gesegnet sind. Even in Old Testament. Auch im Alten Testament. In Genesis 12, verse 2. Genesis 12. 1. Mose 12. Praise the Lord. Amen. Amen. Genesis 12. Genesis 12, verse 2. And I will make of thee a great nation, said God. And I will bless, thee, and make your name great, and thou shalt be a blessing. Amen. Amen. I will bless thee. Ich werde dich segnen. And thou shalt be a blessing. You see, two things here. Und du wirst ein Segen sein. You see, there are three things that I only need two right now. Amen? Amen. He said, I will make of thee a great nation. That is not where we are going to. I will bless thee. Ich werde dich segnen. And make your name great. That's not where we are going to. He said, and thou shalt be a blessing. I will bless thee, and thou shalt be a blessing. Du wirst ein Segen sein. You see, these two things. I will bless you. Ich werde dich segnen. You see, you have to be first of all be blessed before you can be a blessing. Du musst erstmal ein gesegnet sein, um ein Segen für andere He zu sein. He did not say you will bless people, then I will bless you. Er hat nicht gesagt, du wirst andere segnen, wenn ich dich segnen. Praise the Lord. Halleluja. I will bless you. Ich werde dich segnen. Then you will not be a blessing. Und dann wirst du ein Segen It sein. Is not you will bless people, then I bless you. Es ist nicht, du sollst Leute segnen, dann bist du auf einmal gesegnet. Praise the Lord. Halleluja. You see? Amen. Amen. It is blessing. Blessing you before you blessing others. Du wirst gesegnet und dann kannst du auch andere Leute segnen. He said, I will bless you and I will make you a blessing. Und dich zu einem Segen machen you für see, andere. You have to be first of all blessed du wirst erstmal gesegnet before sein, you can be a blessing. Damit du ein Segen für andere sein you kannst. See, it's not I bless so that God bless me. Ich segne andere nicht, damit ich zu einem Segen werde. I am blessing other because I'm already blessed. Ich segne andere, weil ich schon gesegnet bin. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 18. Matthäus 18. Amen. Amen. Matthew 18. Matthäus 18. From verse 23. 23. He said, Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servant. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. Verse 25. that for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. 26. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. 27. Then the Lord of the servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Amen. Praise the Lord. Amen. 28. Then the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me that thou owest. And his, verse 29, and his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here Jesus is telling us how we are to be there for one another. Wie stark uns, wie wir da sein sollen füreinander. How our motive is to be pure. Wie unser Motiv rein sein soll. You see, he's telling us how we are to, you see, have mercy for one another. Wie wir Barmherzigkeit einander geben. You see, love one another. Einander lieben. Forgive one another. Einander vergeben. Not to, because so that God will forgive nicht, damit us. Gott uns vergibt. But because we have already been forgiven. Aber wir vergeben worden. Because the sin of your tomorrow have already been forgiven you. Die Sünde von morgen ist schon vergeben. Praise the Lord. Halleluja. You can see here that this man was already forgiven. His debt was already. Dieser Mensch. His debts have already been forgiven. Seine Schuld wurde schon vergeben. You see, the Lord forgave him for the debt that he was owing the Lord. And now, but this man, somebody's owing this man. Dieser Mann hatte selber jemanden, der but this man refused to forgive. Dieser Mann hat sich geweigert, just as the Lord has forgiven him. Genauso wie der Herr ihm vergeben praise hat. The Lord. Halleluja. Verse 30. And he would not, but went and cast him into a prison till he should pay the debt. So when the fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. 32. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desired me, because you asked me, you begged me to do it, and I did it. I forgave you. Shouldest thou not thou also, that's 30, verse 33, have had compassion? Compassion is mercy. Compassion means mercy. Shouldest not thou also have mercy on other, just as I have mercy upon you? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On your fellow servant, even as I have pity on thee. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our motive, even what we do at home, selbst nicht, was wir zu Hause tun, even here at home, auch hier zu Hause, es sollte rein sein. You know, we were discussing myself, Mercy and myself, even I don't know if Papa was even there. Amen. Yeah. I will mention about toothpaste. Wir haben über Zahnpasta zum Beispiel gesprochen. How, you know, my, if I, let me go into a little, I did not even want to add this, but let me add it. We are all God's children. Amen. Amen. You know, my husband used expensive toothpaste. Mein Ehemann benutzt zum Beispiel teure Zahnpasta. If I say expensive toothpaste, it means it is more, let me say, expensive than what I use. Sie ist teurer als das, was ich benutze. Why? Wieso? Because of what? Because of his mouth or whatever. You understand? Because he just want to use it, or because of he prefer using that because of one problem or whatever it is. But I wanted to be using that same toothpaste, and when I take it. When I, Papa is not recording it, so that you will not worry. Praise the Lord. Hallelujah. You see, our motif, amen. Lass uns lernen, auch zu Hause das Motiv von Christus zu haben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And sometimes, even, you know, I keep things away. I keep food away from the floor. I keep food away from where we keep our food. Why? Because I hate wasting of food. Manchmal packe ich Sachen weg, weil ich nicht möchte, dass sie verschwendet werden. You know, if you sometimes I will keep bread away. Oder Brot packe ich weg. You see, sometimes I buy it, I keep it. Manchmal it's not that I don't want others to eat. Nicht weil ich nicht will, dass andere Leute das essen. I don't want people. It's like just like that of toothpaste. Das ist wie Zahnpasta. I don't know if you are going to like it. Ich weiß nicht, ob die die. I don't know if it is if you. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. I don't know if it is going to be, if you are going to see it, if it's going to be different from the one you have been eating before. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be your motive. Lass zu, dass Christus dein Motiv ist. Amen. Amen. Even in your own house. Auch in deinem eigenen Zuhause. In your own home. You see, your relationship with one another. Deine Beziehung mit anderen Menschen. You see, hate wasting things. Hast du Dinge zu verschwenden? Hate wasting food. Essen zu verschwenden. Hate wasting water. Wasser zu verschwenden. You know, some people, they after drinking water, they leave it half. Hörte, sie trinken ihr Wasser nicht aus. You see, the half is there and later we pour it away. And you know, all these, they are not of Christ. Das alles ist nicht von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was using cups. Selbst, you see, let us live as God's children. Lass uns als Kinder Gottes leben. He wants us to be, you are not only going to be here. Du wirst dich you will go to other places. And Christ is to be seen in all. Not just in words, also nicht nur in actions. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let Christ be your motive. Lass zu, dass Christus dein Motiv ist. In everything. In allem. Things work for us through our motive. Dinge funktionieren durch unser Motiv. You see, your motive. If it is Christ, wenn das Motiv Christus ist, things are going to work through your motive. Wenn Dinge durch dein Motiv funktionieren in deinem Leben. If it is Christ, wenn es Christus ist, it is life. Es ist Leben. If it is flesh, aber wenn es Fleisch ist, it is corruption. Es ist Vergänglichkeit. It is death. Es ist Tod. You see, if your motive is Christ, wenn das Motiv über Christus ist, if your motive is spirit, wenn dein Motiv Geist ist, you see, it is life. It is a relationship with Christ. Dann ist eine Beziehung mit Christus. But if your motive is evil, aber wenn dein Motiv bösartig ist, it is dead. Das ist tot. Again, Satan knows your motive. Der Teufel kennt deine Motive. And if your motive is of the flesh, wenn dein Motiv vom Satan rejoices. Freut sich der Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. He is a spirit. Er ist Geist. Example, a dirty place and a clean place. You see? You can see the difference between the two. Zum Beispiel ein dreckiger Ort und ein sauberer Ort. You know, wherever is dirty, you know, there's bacteria. Dort, wo es dreckig ist, gibt es Bakterien. You see, whatever, if you have evil motive. Wenn du ein bösartiges Motiv hast. You see, evil motive might not even be the motive that people can see as evil. Dieses Motiv sieht man vielleicht nicht direkt, dass es bösartig ist. Because that motive might be something that is naturally good. Weil das Motiv vielleicht etwas sein kann, was auf natürliche Weise eigentlich gut ist. You see, it might be normal. Oder normal. Even of the old. Oder vom Alten. You see, even of the old. Oder vom Alten. You see, for example, I will not fornicate. Zum Beispiel, ich treibe keine Unzucht. Because I'm married. Weil ich verheiratet bin. You see, that should not be the reason why you will not fornicate. Das sollte nicht der Grund sein, deshalb. You see, I will not fornicate because I am a child of God. Ich begehe keine Unzucht. Because of Christ. Wegen Christus. And not because I am married. You see, I am married. You know, it can't be. It's naturally good. Dass du verheiratet bist, das ist ein guter, natürlicher Grund. And it's normal. You know, people will see it as normal. Yeah, that is normal. You see. Even the old, you see, that we read in Matthew 5. Yeah, Jesus said that adultery, that if you even think of it in your heart, you have done it. You see? But it is if it is not of Christ. Wenn es nicht von Christus ist. It is evil. Ist das Motiv bösartig? You will hate your enemy. That is of the old. Seine Feinde zu hassen, das ist vom Alten. You see, naturally is good. Und das ist to hate your enemy. Gut im Natürlichen. You see, to hate them is good. Es ist gut, die Feinde zu hassen. You see, nobody you when anybody you tell, they will not, they will accept it. Jedem, den du das erzählst, they will just call it normal. Die sagen, es ist normal. You see, because it's your enemy. Weil diese Person dein Feind ist, dir Böses will. You see, go to church. Geh zur Gemeinde. So that you are blessed. Damit du gesegnet you know, it can't be, it's good. Go to church so that you will be blessed. Es hört sich gut an. You see, give so that you will be blessed. Gebe, damit du you see, all these, they are good. Es hört sich gut an. Praise the Lord. Halleluja. You know, people will see it as good. Leute denken, das ist gut. Amen. Amen. But it is not of Christ. Aber amen. Es ist von Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We were in Mark 10. Markus 10. Where Jesus talked about hundredfold. Jesus über das Hundertfache. You see, hundredfold does not come through the flesh. Das Hundertfache kommt nicht durch das Fleisch. It comes through the spirit. Es kommt durch den Geist. Let us go there again. Mark 10. Markus 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mark 10. Verse 29 and 30. And Jesus said, verily I say unto you, there is no man that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or child, or children, or lands for my sake and the gospel. You see, that is of the spirit, to leave them, to give them. To give them because of Jesus. Das zu geben wegen Jesus. For his sake. Um seinetwillen. And the gospel. Und es ist Vergebungswillen. That is of the spirit. Das ist Geist. But he shall receive 100-fold. You see, to receive 100-fold is of the flesh. Hundertfältig zu empfangen and ist not vom Fleisch. Of the spirit. Und nicht vom Geist. You see, if your motive is to get 100-fold, that's why you are giving them. Wenn du gibst, damit du hundertfältig bekommst, ist das Motiv falsch. You see, if you are giving because of the hundredfold, wenn du wegen dem hundertfältigen gibst, ist das fleischlich. You are like somebody giving money. You see, blessing the house of God so that you can have a house. Es ist so, als wie jemand, der das Haus Gottes segnet, damit er ein Haus bekommt. You are like somebody that is preaching the gospel so that you will make heaven. Oder jemand, der das Evangelium auf der Straße predigt, damit er in den Himmel kommt. You see, you know, the motive is selfish. Das Motiv ist selbstsüchtig. The motive is not Christ. Das Motiv ist nicht Christus. You see, the motive of your living whatever for Christ it should not be outside for Christ's sake and his gospel. Der Grund, weshalb du irgendwas Jesus Christus übergibst, sollte nicht ein fleischliches Motiv sein, sondern sollte Christus und das Evangelium sein. Then he said in verse 30, but he shall receive a hundredfold now. You see, a hundredfold cannot come through the flesh. Das Hundertfältige wird nicht durch das Fleisch kommen. You're pursuing hundredfold cannot come. Hinter dem Hundertfältigen her sein wird das Hundertfältige. It is when your motive is for Christ's sake and the gospel's sake. Auf dem Evangelium ist, auf Jesus Christus. It is when your motives of Christ's sake and the gospel, then the hundredfold. Dann ist es hundertfältig. But if your motive is because of the hundredfold, aber wenn dein Motiv wegen diesem hundertfältigen Empfängnis ist, dann ist es tot und fleischlich. I don't know. Do you understand it? Praise the Lord. Hallelujah. He wants our motive to be pure. Amen. Er möchte, dass unser Motiv rein ist. Your motive of doing whatever you are doing. Wegen allem, was du tust, sollte rein sein. The flesh. Ist es fleischlich? The spirit. Oder der Geist? Praise the Lord. Halleluja. Purify your motive. Reinigt eure Motive. Allow Christ's motive to be your motive. Lass zu, dass die Motive von Christus deine Motive sind. Again, your blessing the house of God should not be because you eat here. Gottes Haus zu segnen sollte nicht sein, weil du in Gottes Haus bist. You see, because of any bills. Oder weil du in Gottes Haus Strom because of you see, you know, there are a lot of things that we do here. Oder weil du in Gottes Haus die Heizung let it be for Christ's sake. Sondern sollte es wegen Christus gospel alone. You see, because Christ is going to flow through you. Christus wird durch dich fließen. You see all the victory that is already in your spirit. Was in deinem Geist ist. You see your wrong motive is preventing the victory from coming out. Sorgen dafür, dass dieser Sieg sich nicht manifestiert. Praise the Lord. Halleluja. You see, it is supposed the world here to see your victory. Die Welt sollte deinen Sieg sehen. You see, you can see it. Du kannst es sehen. Because you believe the word of God. An Gottes Wort glaubst. It is not when they see that you see it. Du siehst es ja nicht dann, wenn die Welt es you sieht. You see, after prayer you believe. Nach that's when you glaubst see. Du. Though it's not outside, you but you see, you believe. Von außen manifestiert. You see, the manifestation of the outside is what they see. Ist aber das, was die Welt sieht. Praise the Lord. Halleluja. But if your motive is wrong motive, aber wenn dein Motiv falsch ist, you see, you are giving into the house of God, das Haus can Gottes bless me. Das kann mich als Pastor segnen. But it can't, it profit you not. Was bringt dir als Geber? I don't know if you understand. Because it's the motive is evil. Bösartig. Because the motive is of the flesh. Weil das Motiv fleischlich. Because for you it's all about things. Bei dir geht's immer nur um and Dinge. Not about Christ. Und nicht um Jesus. It's only for Christ's sake es and Christus the gospel. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, purify your motive. Reinigt eure Motive. Allow Christ's motive to lass be du, your motive. Das Motiv von Christus dein Motiv ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, I don't want you to give in vain. Ich möchte nicht, dass ihr vergebt. I don't want you to keep on blessing the house of God, blessing the house of God, but all in vain. Aber alles vergeblich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ's victory flows through our motive. Der Sieg von Christus fließt durch unser Motiv. All our victory they are already in Christ. All unser Sieg ist schon in Christus. And Christ is already in your spirit. Und Christus ist schon in unserem Geist. But your mind is occupied with evil motive. Deine Gedanken sind voll von falschen Motiven. You cannot allow what you have in the spirit to come outside. Sie kann das, was in deinem Geist ist, nicht sich zeigen. It prevents what is in your spirit. Es hindert das, was in deinem Geist ist. If you have Christ in your spirit, wenn du Christus in deinem Geist hast, and Satan lies in your mind, und die Lügen des Teufels in deinen Gedanken, you cannot have Christ outside. Wirst du auch nicht Christus draußen haben? You see, if you have Christ in your spirit, wenn du Christus in deinem Geist hast, and your mind is full of evil motive, aber deine Gedanken sind voll von bösartigen Motiven. You see, no, this evil motive, no, they have flesh. You see, flesh, the motive, you have your motive is flesh. Ist fleischlich. Is of Satan. Deine Motive sind fleischlich, dann das bringt dir nichts. Satan. Praise the Lord. Hallelujah. One of Satan's lies. Einer der Lügen des Teufels. I give so that I can get. Ich gebe, damit ich bekomme. That's not Christ. Aber das ist nicht Christus. We have just read a place where Jesus, you see, that of forgiveness. Wir haben gelesen in der Vergebung. You see how he said that young man supposed to forgive because he have already been forgiven. Das Gleichnis von diesem jungen Mann, der eigentlich hätte seinen Mitmenschen vergeben sollen, weil er auch Vergebung empfangen hat von seinem Meister. You bless because you have already been blessed. Du segnest, weil du schon gesegnet bist. That's one of Satan's lies. Aber einer der Lügen des Teufels. You see, I give. Ich gebe. I bless. Ich segne. So that I be blessed. Damit ich auch endlich gesegnet bin. Praise the Lord. Halleluja. You see, and everywhere today is just about that. Aber überall wird das gepredigt. And that is what I even believed before. Und das habe ich früher auch geglaubt. I thank God that the Lord has delivered me. Aber ich danke Gott, dass der Herr mich davon erlöst hat. Praise the Lord. The natural world system is a system of reward. Das natürliche Weltsystem ist ein System, in dem es um Belohnung geht. So also is Christ's world. Genauso ist das ist die Welt von Christus. You see, so also is Christ's system is a system of reward. Es ist ein System der Belohnung. You see, the natural world is a system of reward. Ist ein System der Belohnung. You know, your sheriff did not once you employ you. You see, he's going to reward you. He's going to give you something. You are going to give him something and he's going to give you something. Wenn dein Chef dich einstellt, verlangt er Taten, verlangt er, dass du arbeitest, damit er dir etwas geben kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, I want something, reward you with something. You are going to express, whoever give you something, you are going to express something. He's going to express something from you also. Und die Person, die dich belohnt, wird auch etwas von dir erwarten. The natural world is you are going to have reward. In der natürlichen Welt geht es darum, dass du eine Belohnung bekommen wirst. Christ's world is you already have your reward. Aber im Königreich Gottes hast du eine Belohnung schon. Why? Because Christ is our reward. Weil Christus unsere Belohnung ist. In Hebrew 11. Let's go to Hebrew 11. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. Physics. He said, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he is a rewarder. Er belohnt. You know, God is a rewarder. But we don't have relationship with him because he's a rewarder. Aber wir haben nicht Beziehung mit ihm, weil er belohnt. You know, we are not children that just expect and keep on expecting from our father. Wir sind keine Kinder, die ständig erwarten von ihrem Vater. We are children that believe that our father have blessed us. Wir sind Kinder, die glauben, dass unser Vater uns schon gesegnet hat. You see, he rewarded when we were unsaved. Als wir ungläubig we came to him. Wir sind zu ihm gekommen. He rewarded us with Jesus Christ, salvation. Er hat Christus belohnt in der Erlösung. And when we were now saved. Und als wir errettet waren. And he now rewarded us again with baptism of the Holy Ghost. Der Taufe des Heiligen Geistes. He is a rewarder. Er ist belohnt. Praise the Lord. Halleluja. And believing you already have. Bring out what is inside. Im Glauben, dass wir schon gesegnet sind, bringt das raus, was in uns ist. Believe that you are going to have. Aber glauben, dass wir empfangen werden. We never have. Dann werden wir auch nichts haben. Because you are believing. God is not future tense. It's Gott now. Ist nicht I am Zukunft, that I am. Sondern er ist jetzt. He's the God of faith. Er ist der Gott des Glaubens. Believe right now. Jetzt glauben. He's not hope. Nicht die Hoffnung. He's right now. Sondern das ist der Glaube. Halleluja. Believe you already have. Glauben, was wir schon haben. Bringt das raus, was schon drin ist. I'm not believing you are going to aber nicht glauben, dass wir etwas haben. Praise the Lord. You know, as a man thinketh in his heart, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so wird er auch you sein. You know, the world system today, do you have? I don't have. It's always I don't have. Der Mensch ist, hat etwas oder hat es eben nicht. You know, you never ask any. Once you ask them, do you have this money? It's always I don't have. Entweder sagt der Mensch, ja, ich habe das Geld oder ich habe es nicht. You know, it's always, especially when we went to Nigeria. You know, you know waren. When they talk anything about money, it's always I don't have. Wenn wir über Geld gesprochen haben, hat jeder fast immer gesagt, ich habe nichts. You see, if I think I have, wenn ich glaube, I will continue to have. Dass ich Besitz habe in Christus, wenn ich glaube, dass ich etwas habe, dann werde ich auch weiterhin haben. You see, if I think I have wenn ich Jesus, glaube, dass ich Jesus in habe, him is all my victory. Und in ihm all mein in Sieg him ist, is all my joy. In ihm ist meine Freude, in, him is all my peace. In ihm ist mein Frieden, in, him is the house. In ihm ist das in Haus, him is that money. In ihm ist dieses Geld, in, him is that whatever it in ihm ist alles, praise the Lord. If I believe, if I think and keep on thinking and believing and thanking him for having him. Wenn ich das glaube und ihm danke, weil ich glaube, dass ich ihn habe. It is a magnet. Das ist ein Magnet. You see, that bring out what you have. Der bringt das raus, was you see, du schon what hast. You have is not going to come from outside. Das, was du hast, wird nicht von außen it's kommen. Going to come out from inside. Es wird von innen kommen. Praise the Lord. Halleluja. I hope you understand. Amen. Amen. What you have is not going, it's not going to come from outside. Wird nicht von außen kommen. It's going to come from inside. Es wird von innen kommen. Amen. Amen. I have is a magnet. Zu glauben, dass wir schon haben, ist ein Magnet. If I think I don't have, aber wenn ich glaube, dass ich nichts besitze, I don't have is also a magnet. Es ist auch ein Magnet. That brings out nothing. Der nichts herausbringt. You see, it brings out disappointment. Es bringt nur Enttäuschung. It brings out, you know, frustration. Frustration. You know, I don't have, I don't have. I'm looking for, I'm looking for, I'm looking ich suche und ich suche. You see, and I don't have, I'm looking for knowledge, you are frustrated. Oh, man, bist du frustriert. You see, because you keep on believing weil du you don't glaubst, have. Dass du nichts hast. Praise the Lord. Halleluja. If you look at Abraham, God has to change his name. Gott musste seinen Namen so ändern, that he will not believe damit he er anfängt has. Zu glauben, dass er schon alles hat. Praise the Lord. Halleluja. You believe whatever he has given glauben, you, believe you have was immer him er dir gegeben hat, yes, dass du es schon hast. What Jesus rewarded us by God rewarded us by salvation. Because salvation is not a reward, it's a gift. A reward. God is a rewarder of those who diligently seek him. We just read it in Matthew, Hebrews 11:6. He is a rewarder of those that diligently seek him. And if you come to him, he rewards you. Wenn du zu ihm kommst, dann belohnt er dich. He rewards you with his own gift. Er belohnt dich mit seinem eigenen Geschenk. You are not to reward to give you to reward you with a gift. That is the why is it a reward? Why is salvation a reward? But because it takes his faith. You Glauben. Believe him. Du glaubst you ihm. Trust him. Du vertraust you ihm. Are you just depend on du him. Verlässt dich auf ihn. And you that is why you are going to you come to him. It's a reward. Das ist eine Belohnung. Because you trust him. Weil du ihm vertraust. Wenn du dem Herrn he vertraust, is a rewarder. Ist er ein Belohner. Praise the Lord. Halleluja. Dass ich zu glauben, dass ich schon habe, das ist ein Magnet. So believe that you already have. Zu glauben, dass wir schon haben, ist ein Magnet. It is believing that Jesus is already in you. Glauben, dass Jesus Christus schon in uns ist. And believing who Jesus is in you. Und das Glauben, was Jesus in uns ist. That he is not just You see, you are no longer like the natural man. Du bist nicht mehr leer wie der natürliche Mensch, der nach Dingen sucht, um sich zu erfüllen, der nach Geld sucht. That is prayer, just Father bless me. Dessen Gebet immer auf Vater segne bless mich. Bless me, bless me, bless me. Segne mich, segne mich. You see, our mich. Prayer, when we pray, we just bless the Lord that we are already blessed. Wir segnen den Herrn, weil wir schon gesegnet worden praise sind. Praise the Lord. Halleluja. If I think, wenn ich glaube und denke, ich habe nicht. I don't have. Is also a magnet. Das ist auch ein Magnet. That brings out death. Der Tod bringt. That brings out depression. Depression bringt. You see, if you don't believe you have Jesus, wenn du you will glaubst, be dass du Jesus nicht hast, dann wirst du irgendwann that depression if you believe, you can aber remind wenn du yourself dich daran that erinnern you have kannst, Jesus, dass du Jesus hast. Yes, depression coming from. Woher kommt denn Depression? Praise the Lord. Halleluja. If even the whole world hates you. Das wenn die ganze Welt if dich hat. If they hate you, if we're not fighting for whatever, wir you know, for just that you believe in that Jesus loves you. Aber glaub dass Jesus in dir lebt und dich liebt. Praise the Lord. Halleluja. You will not have what they have. Dann wirst du auch nicht das haben, was sie haben. The poor widow. Die arme Witwe. That woman supposed to say, I don't have. Diese Frau hätte sagen müssen, ich habe nichts. Ich but she gave nicht. The last. Also sie hat das Letzte gegeben. You know, she's supposed to say, I don't have. Sie müsste eigentlich sagen, ich besitze nichts. Today we will say, I don't have. Heute that sagen condition. Wir besitzen nichts, wenn wir in so einer Verfassung wären. You know, Elijah came to the Lord sent Elijah to her. Der Herr hat Elias dorthin geschickt. I'm getting down, you know. What do you have? You know, our answer today would be, I don't have. Unsere Antwort wäre, ich habe nichts. Because we see ourselves so poor. Weil wir uns als arme und hilflos praise the Lord. Leer sehen. You know, the little you have das is greater than the wealth of all the riches of the unseen. Als der Reichtum der Sünder. You see, that little thing, you know, kleine. It might be something. It might not even be good at all. Vielleicht ist es auch nicht gut. In the natural world, you know, nobody wants it. Die natürliche Welt will das keiner. But you have it. Aber du hast das. Bless it. Amen. Segne es. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to 1 Kings 17. Erste Könige 17. I thank God that this widow woman is not like, she was not like some of us today. Ich danke dem Herrn, dass diese Witwe nicht wie einer it is always I don't have. War, dass sie sagt, dass sie nichts hat. You know, I don't have. Because, ich habe nichts. You know, I don't, it's always I don't have. Ständig sagt man, ich habe nichts. From now. 1. Könige 17, Vers 9. Praise the Lord. Yeah. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of fig. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Verse 12. And she said, as the Lord your God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil. You know, here is describing what he has. Hier, sie beschreibt, was sie besitzt. I only have just a little thing. Ich habe nur diese kleinen Sachen. But some of us would say we don't have anything. Einige würden sagen, ich habe eigentlich gar nichts. Das kann man gar nicht zusammenzählen oder nicht mal nennen. Praise the Lord. Halleluja. She was able to see the little that she was having as even something. Sie war in der Lage, das Kleine, was sie hatte, als etwas zu sehen. Amen. Amen. And I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my sons, that we may eat it and die. Amen? Amen. Some of us, we hide, I have. Eine von uns verstecken sogar das, was and wir speak, haben. I don't have. Und sagen, wir haben nichts. We will bring out, I don't have. Wir bringen das, ich habe nichts raus. Because we believe that what we have, weil wir glauben, dass das, was wir haben, that very thing we call little, we have is never enough. Nicht genug ist. Praise the Lord. Hallelujah. He said, the little you have das is kleine, always enough. Haben, Amen. Amen. The reason why we always have nothing. Der Grund, weshalb wir immer im Mangel leben. Because we don't believe we have weil wir nicht glauben, dass wir etwas haben. You know the reason why we always go from paycheck to paycheck. Der Grund, weshalb wir von Gehalt zu Gehalt leben. You see, our motive is so evil. Unser Motiv ist bösartig. You see, we don't even believe we wir have glauben at all. Nicht, dass wir etwas haben. When Jesus was going to feed thousands, als Jesus Tausende, he was not Sack having wollte, a trailer of bread. Hatte er nicht einen Lastwagen voll mit or Brot? A trailer of fish, oder einen Lastwagen voll mit Fischen? The little, sondern nur etwas Kleines. Es war das Mittagessen. Boy's von einem, das Mittagessen von einem kleinen Jungen. Dieses Mittagessen hat gereicht. Praise the Lord. Halleluja. In the natural world, you give in need. In der natürlichen Welt gibst du aus Mangel. You see, you give people that are in need of. Du gibst Leuten, die im Mangel leben. You know, when people are in need of something, Leute etwas you give. Brauchen, gibst du. You know, you give them because they are in need of. Du gibst ihnen Dinge, weil sie etwas brauchen. It is flesh. Aber es ist trotzdem fleischlich. Es ist fünf Sinne. You don't give according to need. Du gibst nicht nach dem Mangel, sondern nach Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I don't know. Can you get it? If you look at the Queen of Sheba, zum Beispiel die Königin von Sheba und König Solomon. You know, Solomon was never in need. Solomon hatte keinen Mangel. He was not in need of anything. Er hatte keinen Mangel, er war der But Reichste. When the Queen of Sheba was going there. Aber nee, was ist Abraham? Was Solomon? Okay, gut. Und als die Königin Sheba dorthin gegangen war, you see, he went there with gifts upon ist sie mit Geschenken über Geschenke gekommen. You see, when he was, he just carried gift upon gift. Sie hatte Geschenke über Geschenke you see, mit to sich. Take the, to give to Solomon. Um es Solomon zu geben. But Solomon was not in need aber Solomon of any of those things. Brauchte diese ganzen Sachen gar But nicht. You know the law. Aber das Gesetz. The law of Christ. Das Gesetz von Christus. We believe the law of Christ wir glauben and das Gesetz von Christus und handeln nach. Praise the Lord. Halleluja. We believe the word of God wir and glauben an das Wort Gottes und handeln danach. You see, it is not blessing, it's not giving because people are poor. Wir geben nicht, weil Leute arm sind. It is not giving because they are crying. Oder weil sie weinen. It is not giving because not even they are hungry. Weil sie hungrig sind. Praise the Lord. Halleluja. It is giving because of Christ. Sondern wir geben wegen Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, in this church, for example. In dieser Gemeinde zum Beispiel. Ja. It is not your giving that make me treat you different ways. Ich behandle euch nicht anders wegen eurem Geben. It is your choosing Christ that make me. Sondern that move me. Dass ihr euch für Christus entscheidet, das bewegt mich. You know, you are choosing Christ. Dass ihr euch für Christus entscheidet. It's what move me. Das bewegt Amen. Mich. Amen. You know our problem with our mother, our father, our friends, or whoever, you see? Unsere Probleme mit unseren Mitmenschen. You see, what is the reason? What is, why you have problem with them? Was haben wir Probleme mit ihnen? Because they reject Christ. Weil sie Christus verweigern. Because they ignore Christ. Weil sie Christus ignorieren. Your mother, for example, why is your problem? Weshalb ist da dieses between Problem? You. Wegen zwischen euch. And you see, between you, between both of you, see? Or my like me also, you see? But because they refuse to choose Christ. Weil die Leute sich weigern, sich für Christus zu entscheiden. If you don't believe Christ, wenn du nicht an Christus glaubst, why will I be there for you? Wie kann ich dann für dich da sein? Can somebody get it? Halleluja. Praise the Lord. Amen. Jesus did not pray for the world. Jesus hat nicht für die Welt gebetet. He did not pray for this world. Er hat nicht für diese Welt gebetet. John 17. Johannes 17. Vers 9. Sasa, you help us to read. Johannes 17, Vers 9. bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. I'm always there for those that choose Christ. Ich bin da für die Leute, die sich für Christus entscheiden. I'm always there for those that believe. Ich bin da für die Leute, die Christus glauben. That believe the gospel. Die an das Evangelium von Christus glauben. And act on it. Danach handeln. Amen. He said, I pray for them. I pray for them. I pray not for the world. In Jesus, you know. Jesus supposed to pray for the world. Jesus wollte eigentlich für die Welt beten. But he said, no, I pray for those that choose me. Ich bete für die, die sich für mich entschieden haben. I pray for those that believe me. Die an mich glauben. I pray for those that trust me. Die mir vertrauen. Praise the Lord. Hallelujah. But for them which thou hast given me, for they are yours. They are thine. Weil die sind dein. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 20, look at verse 20. Verse 20. Neither pray I for this alone, but for them also we shall believe on me through their words. You see it? Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. It's not only for the disciples. Nicht nur für die Jünger. But also those that are going to believe me, die an ihn glauben werden, those that are going to choose me, die sich für mich entscheiden werden. Praise the Lord. Hallelujah. He was not there for the whole world. Er war nicht da für die ganze Though Welt. He died for the whole auch wenn er für die ganze Welt gestorben ist. They chose to ignore him. Denn sie haben sich entschieden, ihn zu ignorieren. They chose to reject sie him. Haben sich entschieden, ihn zu verweigern. He respects their choice. Er hat ihre Entscheidung respektiert. He respects whatever choice you make. Er respektiert die Entscheidung, die du triffst. Let us go to John 15. Johannes 15. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. John 15. Johannes 15. Are we there, please? Yeah. John 15, verse 7. Johannes 15, Vers 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If you abide in me, wenn ihr in mir bleibt, if you believe me, wenn ihr an mich glaubt, if you trust me, wenn ihr mir vertraut, if you see me alone, wenn ihr mich allein seht, if you choose me, wenn du dich für mich entscheidest, I am there for you. Dann bin ich da für dich. Praise the Lord. Halleluja. If you choose me, I am there for you. Wenn du dich entscheidest, bin ich da für dich. Amen. Amen. Vers 8. He said, herein my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall you be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Continue ye. Not continue the whole world in my love. Bleibt in meiner Liebe. Continue, you continue in my love. Bleibt in meiner Liebe. If you keep my commandment, if you choose me, wenn du dich für ihn entscheidest, you shall abide in my love. So bleibt ihr in meiner Liebe. And as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Praise the Lord. Hallelujah. He is there for those that choose him. Er ist da für die Leute, die sich für ihn entscheiden. He's there for those that believe him. Die an ihn glauben. He's there for those that will not forsake him. Die nicht verlassen werden. And not for those that will forsake him. Nicht für die, die ihn verlassen. In verse 24. Praise the Lord. Hallelujah. Jenny, can you help us to read verse 24? Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen Gott, sowohl mich als auch meinen Vater. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He wants to trust us. And he wants us to walk with trust. Und möchte, dass wir mit dem Vertrauen arbeiten. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Jesus is connecting the Father and himself. He connects everything together. Jesus verbindet sich selbst und den Vater. There's always this connection. Das ist immer diese Verbindung. So also there should this connection be between you and Jesus. Und genauso sollte auch diese Verbindung sein zwischen dir und Jesus. I would like to handle people equally. Ich will alle gleich behandeln. But I don't do that. Aber das tue ich nicht. Why? Because Jesus did not even do that. Weil Jesus das auch nicht getan hat. You know, I don't do it. Why? Because I don't look at the natural. Weil ich gucke nicht auf das Natürliche. I look at you choosing Christ. Ich gucke auf dich, der sich für Christus entscheidet. But if you look at you rejecting Christ. Schau auf dich, der sich Christus verweigert. If you can remember, somebody was here that became pregnant out of fornication. Jemand war hier, der aus Unzucht schwanger wurde. And she was not happy because I did not or we did not greet her congratulations. Und sie war nicht froh, dass wir ihre Schwangerschaft, dass wir ihr gratuliert haben wegen ihrer Schwangerschaft. Somebody that is married was pregnant and there was congratulation from all of us. Aber wir der Person, die in einer Ehe von Christus ist und die ein Kind bekommen hat, gratuliert haben und ihr aber nicht. You know, we look at choosing Jesus. Wir schauen auf Jesus. And not the flesh. Nicht das Fleisch. The flesh or the spirit. Fleisch oder Geist. We see things that and we look at things and we judge according to how Jesus wants us to judge. Wir richten so, wie Jesus das möchte. Praise the Lord. Halleluja. And that you are born again does not mean you are not possessed. Und dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du besessen bist. That you are born again does not mean you are not possessed. Dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du nicht besessen bist. We will not talk about it today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, possessed with the spirit of fornication, possessed with spirit of depression, possessed with all this spirit. You see. Possessen that you are born again does not mean you are not possessed. Dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du nicht besessen bist. Von den Geistern der Unzucht, von den Geistern der Depression und allen anderen Geistern, die der Teufel mit sich bringt. Who got it? Praise the Lord. Halleluja. Blessing the Lord's house, Christ's house, is saying, Lord, thank you. You are my provider. Das Haus Gottes segnen, damit sagst du, danke Herr, dass du mein Versorger bist. It is not saying, God give me. Nicht Gott, gib mir jetzt. But thank him that he's your provider. Sich bei ihm bedanken, dass er dein Versorger ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I'm blessing the Lord's house, Christ's house. Das Haus Gottes segnen. He said, Lord, I love you. I don't love money. Ich liebe dich und nicht das Geld. Praise the Lord. Halleluja. 1 Timotheus 6. 1. Timotheus. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing the Lord's house is saying, Lord, I love you. I don't love money. Sein Herr, ich liebe dich und nicht das Geld. Praise the Lord. Hallelujah. My trust is on you mein Vertrauen liegt auf dir und nicht auf dem Gehalt. It's not on my salary. He's not on my job. Es liegt nicht auf meiner Arbeit, sondern auf dir. Amen. Amen. 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6. Vers 10. Vers 10. For the love of money is the root of all evil. Which wise some converted after. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Praise the Lord. Yeah. The love of money. Die Liebe zum Geld, die Geld. We are not to love money. Wir sollten Geld nicht lieben. Money is to love us. Das Geld sollte uns lieben. Your blessing the house of God is saying, Father, I love you. Vater, ich liebe dich und nicht das Geld. Praise the Lord. Halleluja. Verse 9, look at verse 9. But they that will be rich. We are not praying that we be rich. Wir beten nicht dafür, reich zu werden. Don't pray to be rich. Bete nicht, reich zu werden, wenn du ein Kind Gottes bist. Don't believe you already. Glaube, dass du schon reich bist. Praise the Lord. Halleluja. It's not fighting to be rich. Nicht darum kämpfen, reich zu werden. It's not laboring to be rich. Nicht dafür arbeiten, reich zu werden. Jesus is your wealth. Jesus ist unser Reichtum. Christ is our wealth. Christus ist unser Reichtum. Amen. But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Denn die Menschen, die reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. You know, for some people it's prayer to be rich. Leute beten dafür, reich zu werden, und deswegen geben sie auch. Vers 11. Vers 11. But thou, O man of God, flee these things. He said, flee these things. Wir sollen davor fliehen. Run away from these things. Renn vor diesen Dingen weg. Run away from loving money. Renn davor weg, Geld Let lieben. It be loving Christ. Dass du Christus liebst. If you love Christ, you bless the house of Christ. Wirst du auch das Haus von Christus segnen. Praise the Lord. Halleluja. And please allow your motive to be Christ's sake. Und lass zu, dass dein Motiv Christus ist. And stop allowing your motive und hör auf, to block the way, to keep you behind. Motiv dich immer wieder zurück. Our motive, you know, our motive keep us behind and make us to be going from paycheck to paycheck. Motiv schmeißt uns immer wieder zurück und sorgt dafür, dass wir vom Geld abhängig sind. Praise the Lord. Halleluja. He said, verse 11 again, be thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience and meekness. Then he said, fight the good fight of faith. Praise the Lord. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. The fight of faith. Der Kampf to believe Glaubens. You are already rich. Zu glauben, dass wir schon reich sind. Praise the Lord. Hallelujah. To believe you are already rich. Dass du schon reich bist. The good fight of faith that Christ is your wealth. Dass Christus unser Reichtum ist. And not money is your wealth. Und nicht, dass das Geld dein Reichtum ist. The good fight of faith that you are already rich. No matter your debt. Wie viel Schulden du hast. No matter your debt, you are already rich. Du bist schon reich. It's a fight, the good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. No matter your account. Egal was dein Konto. You see, fight the good fight of faith. Du kannst des Glaubens kämpfen. Praise the Lord. Halleluja. Do you know how difficult it is to fight the good fight of faith? Wie schwierig der Kampf des Glaubens ist. Without Christ, it is impossible Ohne to Christus fight ist es unmöglich, zu kämpfen und zu gewinnen. Because everything will be speaking to you. Weil alles wird zu dir sprechen. Your account will speak Dein Konto to you. Wird zu dir sprechen. Your body will speak Dein Körper to you. Wird zu dir sprechen. Things will speak Dinge to you. Zu dir sprechen. You know, if you say you are already pregnant, und du sagst, du bist schon schwanger, and you still feel like you just see you, you still see your period. Also, du kommst immer auf deine Periode. You fight the good fight of faith. Du kämpfst den guten Kampf des Glaubens. And believe you are glaubst, already, you are still pregnant. Dass du noch schwanger bist. You know how it, how, how difficult it is wie schwierig das ist, to fight that fight. Diesen Kampf zu kämpfen. Praise the Lord. Halleluja. Without Jesus, it is impossible ohne to Jesus fight that ist fight. Es unmöglich. And believe to the extent that people calling you mad. Und glauben bis zu dem Punkt, dass Leute schon dich für verrückt halten. Believe to the end. You know that's how to be in the spirit. It is flesh. You know flesh. Don't allow flesh to take you out. Lass nicht zu, dass das Fleisch dich don't allow what you see, the five senses to take you out. Dass die fünf Sinne dich da raus believe to the extent that people call you mad. Glauben bis Leute schon denken, dass du you verrückt see, mad girl, mad woman, mad. Are you mad? You know the three Hebrew boys. You know people will see them as mad Leute people. Werden denken, die sind verrückt. You know just bow down before the king. Du sollst so einfach that he will not burn you. Hinknien, damit du dem Feuerofen entgehst. And you said no. Wieso machst du das nicht? You see, you know, people will call you. Leute werden sagen, du bist verrückt. Das macht doch gar keinen Sinn. You know, Sinn. For Daniel to stand and say, I will go to the lions den. Und als Daniel sagt, ich gehe in die Löwen. People will see him. Leute werden denken, er ist verrückt. Why? Wieso? Because it's which is more easier. Aber was ist einfach? To do. Bow down before the sich king. Knie, bow down for the idol. Hinknien vor dem that's all. Hinknien. Das ist doch viel einfacher. Why are you going the other way? Wieso machst du den anderen Weg, den schwierigen you see, Weg? You believe to the extent that glaubst, people call you mad. Leute denken, dass du verrückt bist. The woman with the issue of blood. Oder die Frau mit dem Blutmangel. Praise the Lord. Halleluja. You know, this woman believed. He did not care if anybody would kill her. Sie hat geglaubt, es war egal, ob irgendjemand sie dabei tötet. She was not supposed to touch anybody. Sie darf niemanden because anfassen. Of the problem she was having. Wegen dieser Krankheit. But she refused to see it. Aber ihr war das egal. You know, if you are still ashamed, you can never have it. Wenn du dich immer noch schämst, dann kannst du es nicht haben. Praise the Lord. Halleluja. Allow your focus to be so much on Christ that there is no more shame. Lass zu, dass dein Fokus so sehr auf Christus liegt, dass du dich nicht mehr schämst. Get it. Praise the Lord. Halleluja. If you are still ashamed of believing that that man that the Lord has revealed to you is your husband, Person, why? Because he's not married to somebody. Or he's not getting, you know, doing whatever he's doing. You know, where did the Lord? Oder rumschläft oder sonstiges macht. You know? Don't allow five senses to talk you out. Lass nicht zu, dass die fünf Sinne dir das ausreden. The woman with issue of blood. Die Frau mit dem Blutungen. Praise the Lord. Halleluja. He fought the good fight of faith. Sie hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft. No, she fought the good fight of faith. Sie hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Praise the Lord. Halleluja. Stop fighting religious fight. Hör auf, religiöse Kämpfe auszuführen. See, I'm fasting and praying fast to be und rich. Beten, um reich that's zu werden. Religious fight. Das sind religiöse don't Kämpfe. Religious fight. I'm fighting and praying to be healed. Ich kämpfe und bete und faste. That is religious prayer. Um geheilt zu werden. Das sind religiöse Gebete. You see, it's fighting the good fight of believing you already healed. Glauben, dass wir schon geheilt sind durch Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The blessing of the Lord is your life. Der Segen des Herrn ist dein Leben. You can pray against Satan touching the blessing of the Lord in your life. Du kannst dagegen beten, dass der Teufel there's nothing wrong in it. You can Segen pray against it. Angreift. And what is this blessing of the aber Lord? Was ist dieser Segen? It's your relationship das with ist deine your father. Beziehung mit deinem Vater. That's the blessing das of the Lord. Das ist der Segen des Herrn. And that's what you are to value. Und das sollst du wertschätzen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, the blessing of the Lord in your life is your relationship with Christ. And that is what you are. You are to pray for it. You are to take, you see, because of all the lies of Satan. In den ganzen Lügen des Teufels. Praise the Lord. Halleluja. There is joy in heaven. Why? Because of your relationship with Christ. Wegen einer Beziehung mit Christus. There is joy in heaven. Es gibt Freude. Why? Because of your relationship in with your father. Mit deinem Vater. Praise the Lord. Halleluja. I'm blessing Christ's house. He's saying, my trust is not in riches, but you. Und Gottes Haus segnen bedeutet auch, dass unser Vertrauen nicht auf Reichtümern liegt, sondern auf Christus. And that is also hearing his voice. Genauso auch seine Stimme hören. In Mark 10. Markus 10. Mark 10, who is so close? No, Mark 10. Please quickly go to Mark 10. Markus Praise 10. The Lord. Hallelujah. Mark 10. From verse 20. Vers 20. Praise the Lord. And he answered, from verse, let me see here, okay, 20 is okay. And he answered and said unto him, Master, all these things I observe from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus told him. Jesus hat ihm gesagt. He lacked one thing. Eines fehlt ihm. And that one thing is the eine Sache, greatest. Ist das Größte. It is the biggest. Es ist das Größte. It's bigger than all others that he believed he has been doing. Größer als alles andere, was er meint, Look at verse 19. Getan zu haben. That knoweth the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not be a false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Praise the Lord. Hallelujah. All this have I observed. But Jesus said, you still lack one thing. Und Jesus sagt, dir fehlt noch eine that Sache, is than die wichtiger all ist others, als alle anderen, that you have been observing, die du schon gehalten hast. Be a blessing. Sei ein Segen. Praise the Lord. Halleluja. Be a blessing. Sei ein Segen. Amen. 27. And Jesus looking upon him, then said, With men it is impossible. Verse 27. Are you there, please? Vers 27. But not with God. For with God all things are possible. Amen. Amen. Without Jesus, ohne Jesus it is impossible. Kann das niemand tun. Jesus das sagt here. Jesus hier. Without Jesus, ohne Jesus it is impossible. Ist es unmöglich. To bless his house. Sein Haus zu segnen. With pure heart. Mit einem reinen Motiv. With pure motive. Mit einem reinen Motiv. Without Jesus, it is ohne Jesus impossible ist es unmöglich, bless his house. Sein Haus zu segnen. With pure motive. Mit einem reinen Motiv. With just Christ alone. Nur wegen Christus. There is no evil motive. There is no flesh. Kein Fleisch. You see, it is not because so that he will bless nicht, me, so that he will answer me, so that nobody will be angry with me, so Sorge that nobody will ask me any und question. No, it's not stellt. Because I eat. Und it's not because of the light bill. It's not Strom. Because, you know, for, it takes Jesus himself es braucht Jesus selbst, to be able eine Lage, to bless his house. Sein Haus zu segnen. Amen. Amen. Because all of us, we all look for something. Wir alle to haben etwas, weshalb wir segnen. The reason, you know, something that can motivate us. Was uns motivieren kann. Something that can help us, you know, in Africa, you know, they it moved them, you know, in and Afrika. People, the pastor, the preacher, they use it on them so much. Die Pastoren nutzen es aus, dass sie wissen, dass wenn ich denen das und das verspreche, dann geben die Leute this schon. Message I'm preaching, they can never preach it. Aber die Botschaft, die ich hier gebe, können sie nicht predigen dort. They can never preach sie werden das niemals sagen. Because they believe sie glauben, dass dann keiner geben wird. Weil But keiner Jesus said, without him it is impossible. Aber Jesus sagt, ohne ihn ist es unmöglich. Your focus have to be so much Fokus on Christ. Muss so sehr auf Christus liegen. I am doing this not because of me. Ich tue das nicht but wegen because mir, of you. Wegen euch. You know, if I preach the message of if you don't give, God will not wenn bless ich predige, you. Wenn du nicht gibst, dann wird ich Gott nicht sehen. You know, it profits me. Das bringt mir was. But for you, it is in vain. Es ist für dich bringt es dich bringt. Hier bringt es nichts. Es unterstützt sogar deine Fleischlichkeit. Praise the Lord. Amen. You need him to bless his house. Du brauchst ihn, um sein Haus zu segnen. And without him, you cannot bless his house. Und ohne ihn kannst du sein Haus nicht segnen. John 15. Praise the Lord. Halleluja. John 15, we go to two places and we close. Amen. Amen. John 15. Johannes 15. You need him to be brauchst able ihn, um to, Lage bless, zu sein. To bless in the spirit. Um zu segnen im Geist und nicht im Fleisch. You need him du brauchst to ihn, be able to in der Lage bless zu sein, spirit, im Geist zu and segnen not in the flesh. Und nicht im Fleisch. In the flesh profited nothing. Denn im Fleisch bringt so es nichts, give your body to wenn du deinen Körper hergibst. Praise the Lord. Halleluja. He said, without him, you can do nothing. Ohne ihn kannst du nichts tun. As John 15. Johannes 15. Without me, you can ohne mich do kannst nothing. Du nichts tun. You need me to du be brauchst able mich, um in der Lage zu sein. To even bless his house. Um sein Haus zu segnen. Verse 4. Let's read from verse 4. Johannes 15, Vers 4. He said, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit. For without me you can do nothing. Praise the Lord. Halleluja. You need him to be du brauchst able ihn, um in der Lage zu sein, sein eigenes Haus zu segnen. Because Allah bless his house, but in the flesh. Viele segnen sein Haus aber aus dem Fleisch. And the flesh brings death. Und das Fleisch bringt Tod. You know all this very one. You know to be able to bless the house of the Lord in the spirit. In der Lage zu sein, das Haus des Herrn zu segnen im Geist. You know, it's actually not for everybody. Das ist nicht für jeden. It's for. Let's go to Matthew 19. Matthäus 19. Praise the Lord. Hallelujah. Look at what Jesus said in Matthew 19. Because not everybody that can allow Jesus to go through this. Weil nicht jeder lässt zu, dass Jesus durch ihn wird. It's not everybody that will allow Jesus. Nicht jeder to wird go zulassen, dass it Jesus durch ihn wird. It is true, the pastor they cannot preach it because das stimmt, Pastor, you know people will withdraw. People weil will say, okay, nicht there's nothing to wenn es hier nichts gibt, to give for them. Dann brauche ich auch nichts geben. Then I have everything, then let me go. Ich habe hier auch alles. You see, no need to bless the house of God. Es gibt keinen Grund, das Gottes Haus zu segnen. Jesus said it is not for everybody. Jesus sagt, es ist nicht für jeden. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 19. In verse, let me see with the verse part where we go. You know, here he was talking about fornication. Er hat hier über Unzucht gesprochen. Then in verse 10. Look at verse 10. Vers 10. His disciples say unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. You know, if the case of blessing, or of giving, or of sowing is like that, then no need to give. Wenn das Segnen nur wegen Christus ist, dann braucht man ja eigentlich gar nicht segnen. He said, it is not good to marry. It is not good to give. ist then what should I give? Zu heiraten ist nicht gut zu geben. Wie soll ich es dann tun? Then in verse 11. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. Praise the Lord. It's not for everybody, except those that is being given. Those that are really called. Die, die berufen sind. Those that are really, really called. Die, die wirklich berufen sind. You see, those that really choose him. Die sich wirklich für ihn entscheiden. Those that really choose him. Die sich wirklich für ihn entscheiden. For better, for worse. Und sag Vater, auch wie in guten, wie no auch in schlechten what. Zeiten. No matter what, egal it was, is you alone. Nur du. Praise the Lord. Ja. Amen. That is where we start today. Amen. Amen. Praise the Lord. Ja. Please allow your motive. That's what he told me.